Ozean, der erft, wo der Rhein sich spiegelt, steht unsere Stadt so stark und alt. 2000 Jahre, wo sind die geblieben? Neuss hat Geschichten, die wir sehr lieben. Wir laufen durch Straßen, die Römer schon kannten. Wir spielen Legionäre, ziehen Helme an. Im Stadtpark träumen wir unter Kastanien, schreiten als Pirinus stolz voran. Wir Kinder von steigen hinab in die alten Gewölbe. Die Krypta ruft: Kommt, schaut euch um! Tausend Jahre geheimnisvoll flüstern die Steine, uralt und wunderbar stumm. Und oben da glänzt das Münster im Lichte. Stolz, unser Schutzpatron Quirinus wacht über die Lande. Hier spürt man Geschichte mit jedem Atem. Neuss hat die Zeiten heil überstanden. Wir Kinder von Neuss, hey, wir stehen bereit, mit Herz und mit Neugier. Jetzt ist unsere Zeit, ob Römer, ob Ritter, ob Zukunft oder Gegenwart. In Neuss, da schlägt unser Herz, da sind wir am Start. Wir halten zusammen, ob Sonne, ob Regen. Für uns ist Neuss eine Weltstadt, wo wir und hört ihr die Trommeln, die Hörner von früher, die Mauern erzählen von Mut und von Kraft. Als einst die Burgunder zum Sturm ansetzten, haben Kinder und Mütter die Verteidigung geschafft. Mit Eimern und Steinen, mit Liedern im Herzen, stand Neuss zusammen, hielt stark und klug. Wir Kinder von heute, wir tragen das weiter, der Mut aus der Geschichte ist unser künftig Gut. Wir Kinder von Neuss, hey, wir stehen bereit. Jetzt leben hier Kinder aus allen Ländern, aus nah und fern, aus Nord und Süd. Wir spielen zusammen, wir teilen das Leben, jeder bringt Freundschaft, Farbe, Lied. Wir lachen in 100 Sprachen gemeinsam, die Welt in Neuss, hier ist keiner einsam. Denn wer hier wohnt, gehört zur Familie, zum Freundesbund. Neuss, du bist unsere Heimat, unser stolzes Grund. Wir Kinder von Neuss, wir stehen Hand in Hand, vom Münster bis Erfstrand, durchs ganze Land. Ob gestern, ob morgen,